Leute steigt dein Ass für ein Goon. Diese Rolli ist echt, ist auf Fluss. Neuer Drip vom Kopf ist auf Fuß. Neue Kicks, neue Fits, ich bin like that. Neue Watch und mein Wrist wie ein Icepack. Trag die Glock an meinem Zip, doch ich fight back. Hab ein 100er geflippt in meinem Nike Tag. Yeah, ich bin like that. Schau, ich steig dein Ass für ein Goon. Diese Rolli ist echt, ist auf Fluss. Neuer Drip vom Kopf ist auf Fuß. Neue Kicks, neue Fits, ich bin like that. Neue Watch und mein Wrist wie ein Icepack. Trag die Glock an meinem Zip, doch ich fight back. Hab ein 100er geflippt in meinem Nike Tag. Yeah, ich bin like that. Hab ein Festival gerade in meinem Room. Top Tier, meine Squad, meine Crew. Mit mir ist sie lecker so wie Luke. Big Butt und sie tanzt Hula Hoop. Treff sie das erste Mal in der Lobby für ein Date. Sie will nur ein Chat offen haben für den Fame. Ich will nur ins Bett, so wie Barbie und Drake. Wie viele Streams kann ich noch auf Spotify gain? Dip it from the back, zeig der 30 kein Face. Boy, du bist ein Lame, alles copy und paste. Bitch, ich bin ein Trapper, doch mein Hobby ist die Stage. Kam hier rein zu Fuß, doch bin abgehauen im Range. Yeah, we paid. Yeah, wir sind like that. Yeah, wir sind straight. Yeah, heavyweight und kein Lightpack. Shorty steigt dein Ass für ein Goon. Diese Rolli ist echt, ich hab Fluss. Neuer Drip vom Kopf ist auf Fuß. Neue Kicks, neue Fits, ich bin like that. Neue Watch und mein Wrist wie ein Icepack. Krieg die Glock an meinem Zip, doch ich fight back. Hab ein 100er geflippt in meinem Nike Tag. Yeah, ich bin like that. Es ist easy, baby. Komm nur mit in meine Suite und please, baby. Ich komm aus der West, so wie Yeezy, baby. Komm, ich lass dich einfliegen, meet und greet me, baby. Meet me, baby. Schau die Art Leaks, die waren ziemlich crazy. Backshots, low, weil ich shoot wie die Navy. Sie sagt auf der Fahrt, denn sie liebt Mercedes. GMT, Rolly Chocolate Flavor. Sie schreibt mir kurz vor dem Breakup. Ich sag ihr, heute Nacht wird später. Jeder hier am Block hat Hass und Paper. Ich hab Hass und Paper. Too stoned für die ganzen Hater. Too phones, kein Kontakt zu Faker. Next up. Buch Flights mit Amex, kein PayPal. Schau, ich steig dein Ass für ein Goon. Diese Rolli ist echt, ich hab Fluss. Neuer Drip vom Kopf ist auf Fuß. Neue Kicks, neue Fits, ich bin like that. Neue Watch und mein Wrist wie ein Icepack. Trag die Glock an meinem Zip, doch ich fight back. Hab ein 100er geflippt in meinem Nike Tag. Yeah, ich bin like that. Schau, ich steig dein Ass für ein Goon. Diese Rolli ist echt, ich hab Fluss. Neuer Drip vom Kopf ist auf Fuß. Neue Kicks, neue Fits, ich bin like that. Neue Watch und mein Wrist wie ein Icepack. Krieg die Glock an meinem Zip, doch ich fight back. Hab ein 100er geflippt in meinem Nike Tag. Yeah, ich bin like that.